Kapitel 9. Der Lendenschurzmann. Es ist besser, für das gehasst zu werden, was man ist, als für das geliebt zu werden, was man nicht ist. André Gide, französischer Autor, Nobelpreisträger, furchtloser Selbsterforscher. Jedes Jahr im Mai wandern zwei langjährige Freunde und ich, mit Rucksäcken bepackt, durch die wilde Wüste im Südosten Utahs. Die Gegend dort gehört zu den schönsten und bizarrsten Orten, an denen ich je war. Gewaltige, zerklüftete, seltsam rosafarbene Felskämme ragen aus dem Boden wie riesige Scheiben rohen Fleisches. Weiße, gelbe und purpurfarbene Sandsteintürme dehnen und strecken sich zu Toffee-Skulpturen. Tiefe Risse in der Erdoberfläche bilden kathedralenähnliche Schluchten. Deren Wände sind von Überschwemmungen und Sandstürmen glattgeschliffen, die je nach Winkel, in dem die Sonnenstrahlen durch die enge Öffnung weit oben einfallen, plötzlich die Farbe wechseln können. Es ist wie auf dem Mond, nur cooler. Wir sind gern in dieser andersartigen Welt unterwegs, sammeln bunte Steine und klettern auf Felsen herum. Wir diskutieren darüber, welche Adler, welche Schlange oder welche Bergziege den Titel »Kreatur des Tages« verdient hat. Da meine Freunde über einen exzellenten Orientierungssinn verfügen, dringen wir tief in die Wildnis vor, wo es keine Pfade und noch weniger Menschen gibt. Wir können die Leute, auf die wir in den letzten 16 Jahren dort gestoßen sind, praktisch an einer Hand abzählen. Deshalb war ich überrascht und skeptisch, als mein Freund Tom, der vorangegangen war, um einen Rastplatz für die Nacht zu suchen, verkündete, er sei jemandem begegnet. »Ich habe gerade einen richtig wilden Kerl getroffen«, sagte er, als ich zu ihm aufschloss. »Er trug nichts außer einem Lendenschurz und einem Stirnband. Außerdem hatte er einen Speer dabei. Er meinte, er lebt schon seit 13 Jahren hier in der Schlucht.« »Ritt er auf einem Zauberdrachen?« »Das ist mein Ernst. Wo ist er dann?« »Er wollte nach seiner Eichhörnchenfalle sehen, aber vielleicht kommt er zurück.« »Hm.« Tom ist ein lausiger Lügner, und egal, was er mit diesem Witz beabsichtigte, er kam auf jeden Fall nicht schnell genug zur Pointe. Daher hörte ich nur noch mit halbem Ohr zu, was er erzählte, setzte meinen Rucksack ab und fing an, mein Zelt aufzubauen. Ein paar Minuten später, als ich mich gerade vorbeugte, um einen Hering in den Boden zu hämmern, fiel mein Blick durch meine Beine auf ein paar sonnengebräunte Füße in selbstgemachten Sandalen. Kräftige, nackte Beine und eine Faust, aus der ein totes Eichhörnchen baumelte. Ich richtete mich auf und fuhr herum. Da war er, der Lendenschurzmann. Was Tom vergessen hatte zu erwähnen, war, dass der Lendenschurzmann total heiß aussah. Er war Ende 30, muskulös, schlank, verwegen und braun gebrannt. Er hatte struppiges braunes Haar und den passenden Bart dazu. Er entsprach allen Erwartungen. Ein moderner Tarzan, vor dem Büffel und Frauen gleichermaßen in die Knie gingen. Was ihn mir gleich etwas suspekt machte. Außerdem war sein Lendenschurz perfekt geschnitten und schien aus weichem italienischem Leder zu sein. Und nicht aus einem mickrigen Schluchtkaninchen. »Geben Sie mir den Schurz mal kurz, damit ich ihn mir näher ansehen kann.« Der Mann entsprach ein bisschen zu sehr dem Klischee des wilden Abenteurers. Hätte er nicht einfach Shorts tragen können? Und wollte er das Eichhörnchen wirklich essen? Dennoch versammelten wir uns um ihn wie die Kinder um ein Ferkel auf der Kirmes. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Dieses Mal gab es keine Diskussion. Er war ganz klar die Kreatur des Tages. Der Lendenschurzmann war freundlich. Er beantwortete alle unsere Fragen langsam und mit Bedacht. Diese und mehrere der angrenzenden Schluchten seien sein Zuhause. Er erklärte ganz sachlich, dass er die moderne Gesellschaft unnötig kompliziert und fehlgeleitet fände und es daher vorzöge, nur von dem zu leben, was die Natur hervorbrachte. Im Winter lagerte er Getreide ein und schlief in einer Höhle. Noch faszinierender als die Tatsache, dass er sich die Haare mit einem scharfkantigen Stein schnitt und vermutlich keine Unterhose trug, fand ich allerdings sein souveränes Auftreten. Er beschrieb, wie er wochenlang an Pfeil und Bogen herumgeschnitzt hatte, mit denen er die Tiere jagte, deren Felle ihm nun als Schlaflager dienten. Wir anderen verlagerten unangenehm berührt das Gewicht von einem Bein aufs andere. Wir fühlten uns plötzlich lächerlich in unseren sauteuren Wanderstiefeln und der UV-Kleidung aus dem Outdoor-Shop. Schön für ihn, dachte ich, als er von dannen zog und das Eichhörnchen dabei wie eine Handtasche hin und her schwang. Er grübelte offensichtlich nicht darüber nach, was er tun sollte, was er verpasste oder was die Schickimicki-Tussi aus L.A. über seinen Kleidungsstil dachte. Es machte ihn einfach glücklich, so zu leben, wie er es wollte. Ganz im Augenblick. Mitten im Nichts. Ich will sein wie der Lendenschurzmann. Lieben Sie sich selbst. Schnurzpiep egal, wie Sie sind.